Moin Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monokultur Revisited. Ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, dass wir zwei Folgen oder eine zweiteilige Folge über das Thema Liebe gemacht haben. Ich weiß noch, wie wir uns lange darüber unterhalten hatten, dass wir darüber mal eine Folge machen wollen und dann sind es doch zwei geworden und ich bin wirklich gespannt, was wir da sagen, weil ich habe echt keine Ahnung mehr. Lass uns mal reinhören. Dann kommt ein Zitat. Das ist total verrückt. Also das Zitat ist ein bisschen verrückt. Das könnte eine eigene Folge füllen. Wir haben auch erst überlegt, ob wir das in die Folge zum Thema für immer verpacken. Mhm. Weil das passt eigentlich ziemlich gut. Lies mal vor. Ja, ich lese mal vor. Die erste Liebe, sagt man mit Recht, sei die einzige. Denn in der zweiten und durch die zweite geht schon der höchste Sinn der Liebe verloren. Der Begriff des Ewigen und Unendlichen, der sie eigentlich hebt und trägt, ist zerstört. Sie erscheint vergänglich wie alles Wiederkehrende. Das heißt, sobald du zweimal liebst, ist die zweite Liebe nicht mehr so viel wert, weil die erste war ja nicht für immer. Also nachdem wir jetzt die ersten 7 Minuten lang nur Wikipedia vorgelesen haben, kommt jetzt dieses Zitat. Und ich habe gerade mal geguckt, es steht immer noch drin. Und ich hätte das heute ganz anders interpretiert. Also ich hätte nicht gesagt, die zweite Liebe ist nichts mehr wert, sondern wenn man noch keinerlei Erfahrung mit Liebe, zumindest mit romantischer Liebe hat und das erste Mal da reinfällt quasi und sich darin verliert, dann hat es sowas Anmutiges. Dann ist das noch nicht, dann muss das noch keinen Realitätscheck über sich ergehen lassen. Und sobald diese Liebe vorbei ist, nicht erst mit der zweiten Liebe, sondern ich glaube, sobald die erste Liebe vorbei ist, wird man in die Realität zurückgeholt und daran bemisst sich dann die zweite und alle folgenden Lieben, zumindest wenn man von serieller Monogamie ausgeht oder auch serieller Polyamorie. Und ich würde das nicht so sehen wie Jeannie hier, so fatalistisch. Brennen ja richtig für was wir zum Beispiel für einen Podcast oder für alternative Beziehungsformen. Und das ist das wird damit Teil unserer Identität. Oh, das ist ein spannender Punkt. Mhm. Wenn man liebt, ob das Teil der eigenen Identität wird. Also auch bei zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja, ich glaube, da kommen wir dann ganz schnell hin zu, ich glaube, das ist ein schmaler Grat. Und da kommen wir ganz schnell hin dann zu einem Punkt, den wir später noch aufgeschrieben haben, was symbiotische Beziehungen angeht und Abhängigkeit vielleicht auch. Also wenn man seine Beziehung zu einem, vielleicht jetzt zu einem oder mehreren anderen Menschen so stark als die eigene Identität wahrnimmt, dass es mich selber als einzelne Person gar nicht mehr gibt. Mhm. Und was wahrscheinlich ohne Frage eine sehr große Liebe ist in den allermeisten Fällen, aber was auch dazu führt, dass man sich vielleicht emotional abhängig fühlt. Ich würde sagen, in einer Beziehung oder in einer Partnerschaft noch mehr gibt man immer einen Teil seiner eigenen Persönlichkeit auf und das ist nichts Schlimmes. Man wird Teil dieser Beziehung und und man gibt quasi einen Teil seiner Persönlichkeit ab in diese Beziehung. Und das ist, je intensiver diese Beziehung ist, desto stärker ist das. Natürlich ist es überhaupt nicht schön, wenn man nur noch als Paar existiert und als Individuum überhaupt nicht. Aber ich glaube, die Essenz einer Beziehung ist es, dass man auch als Paar existiert, genauso wie man alleine existiert. Ihr alle habt wahrscheinlich diesen einen Freund oder diese eine Freundin, die auf einmal in einer Partnerschaft war und man den oder sie gab es dann auf einmal nicht mehr alleine, sondern nur noch zusammen. Genau. Und es nervt ganz schön. Ja, und es ist auch total schwierig und ich bin dann auch echt immer besorgt, was das mit den Menschen macht. Also man kennt ja diese Leute, die sich dann total verändern, sobald sie in einer neuen Beziehung sind und plötzlich Dinge machen, die sie vorher nie getan haben. Und man hat so das Gefühl von außen, dass es die Person wurde vielleicht sehr beeinflusst, aber man kann das ja auch nicht wissen, weil vielleicht sind das auch Dinge, die schon immer in ihr oder in ihm gesteckt haben und sie das nur einfach nicht wusste. Ja. Und das, was ich gerade gemeint habe mit einem Teil seiner Persönlichkeit abgeben, das geht halt auch in beide Richtungen. Also ich kann einen Teil meiner Persönlichkeit in dieser Beziehung sehen und mich dadurch wahnsinnig erweitern, sowohl in meinen Interessen als auch in meinem tiefsten Selbst, in dem, wie ich mich selbst sehe und wer ich selbst bin. Aber auf der anderen Seite kann mich das auch sehr gefangen machen. Das kann eine Beziehung, kann Ängste triggern oder Gedanken von Abhängigkeit oder vielleicht auch Wünsche von Zugehörigkeit, die lange in mir geschlummert haben und vielleicht aus Angst nie rauskamen und jetzt habe ich die und es schlägt ins andere Extrem um. Also eine Beziehung holt immer, oder eine Partnerschaft sollte ich eher sagen, holt immer das Beste und das Schlechteste aus uns raus. Die Frage ist auch, ob das nur so ist, wenn man jemanden von Kindesbeinen aufgekannt hat. Mhm. Weil wenn ich jetzt mir vorstelle, okay, ich habe, also es ist tatsächlich so, ich habe einen Cousin, den ich nicht kenne und wahrscheinlich nie kennenlernen werde, weil da zwischen anderen Verwandten was vorgefallen ist. Aber wenn ich die Person mal kennenlernen würde, dann würde ich ja da nicht eine Liebe empfinden, nur weil wir verwandt sind. Nee, genau. Also ich glaube, das ist eher so eine Prägung, so eine frühkindliche Prägung. Ja. Auch über familiäre Liebe denke ich jetzt anders, denn Jeannie hat vorher gesagt, dass sie das sehr unterschiedlich von romantischer Liebe sieht und ich sehe das mittlerweile gar nicht mehr so unterschiedlich, denn es gibt in meinem Leben romantische Liebe zu Menschen, die ich sehr selten sehe und denen ich einfach das Beste wünsche, trotzdem. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Kinder von mir. Ich habe Samen gespendet und ich weiß, dass daraus Kinder erwachsen sind. Die werde ich nicht kennenlernen, sondern die können mich kennenlernen, sobald sie 18 sind. Denn in Deutschland gibt es ein Recht darauf, den biologischen Ursprung zu erkennen. Und ich kann mir vorstellen, dass ich ein ähnliches Gefühl zu diesen Menschen haben werde, irgendeine Art von Liebe da. Das muss keinerlei praktische Auswirkungen haben. Einfach ein Teil von, okay, du bist mit mir verwandt und ich hatte einen Einfluss auf dein Leben. Das kann zum Beispiel auch passieren, wenn man jemanden adoptiert oder einfach sehr viel und sehr lange und sehr intensiv Zeit miteinander verbringt. Da hat man ja auch Einfluss auf das Leben des oder der anderen. Aber in den Fällen, wo man sich zum Beispiel nicht kannte vorher und dann aber merkt, okay, wir haben eine familiäre Verbindung, dann hat man auf jeden Fall einen Einfluss auf das Leben. Und ich glaube, das kann auch eine Liebe hervorrufen oder bedingen. Mir fällt gerade ein, was ich mal mit einer Freundin besprochen habe, vor ein paar Jahren schon. Da ging es auch um Gefühle und um Liebe und um Freundschaft. Und sie meinte so, Flo, mit dir kann ich in Urlaub fahren, mit XY nicht. Und da dachte ich so, das ist eine spannende Definition, weil das ist ja dieses Zeitverbringen, dass man sich nicht nervt irgendwann. Ja. Tatsächlich benutze ich diese Definition immer noch, wenn ich versuche zu beschreiben, wie mein Verhältnis zu einer Person ist. Und eine dieser Dimensionen im Verhältnis ist, ob ich mit der Person in Urlaub fahren kann. Und bei den meisten Menschen, auch Menschen, die ich sehr, sehr gerne mag, ist die Antwort nein. Und das hat jetzt wenig mit Liebe zu tun, sondern ist eine ganz andere Dimension. Aber ich glaube, es ist ein interessanter Indikator dafür auf jeden Fall auch, wie so die gemeinsamen Interessen sind oder wie sehr man sich vielleicht auch irgendwann einfach auf den Wecker geht. Was ja an sich nichts Schlimmes ist. Ja, ich finde, wir können auch gut Zeit zusammen verbringen, ohne Zeit miteinander zu verbringen. Ja. Also wir können auch gut einfach nebeneinander sein, so, ohne uns irgendwie zu stören. Und das ist noch ein weiterer Indikator, hat auch ziemlich wenig mit Liebe zu tun, dass man etwas tun kann, ohne etwas miteinander zu tun. Wenn man zum Beispiel zusammen wohnt in einer Partnerschaft, muss man ja nicht die ganze Zeit sich miteinander beschäftigen, sondern kann sich auch alleine beschäftigen. Und dieser Punkt, in denen auch Stille nicht mehr unangenehm ist oder in denen es nicht mehr diesen Druck gibt, irgendwas mit der Person machen zu müssen und das für beide okay ist, wenn man mal was alleine macht. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt in allen möglichen Arten von Beziehungen. Hat wenig mit Liebe zu tun, aber ist trotzdem ganz interessant zu beobachten. Davon zu unterscheiden und das irgendwie so als ideal, aber unerreichbar darzustellen. Mhm. Und dann sich selber zu sagen, okay, ich bin ja nur ein Mensch, ich muss das ja so machen. Ja. Oha, ja, diese Folge endete jetzt ganz schön abrupt. Ich habe mich jetzt erst wieder daran erinnert, dass wir diese Folge damals in einem Take aufgenommen hatten und uns dann hinterher erst dazu entschieden haben, die zu trennen in zwei Teile. Das erklärt es natürlich. Ich fand die Folge an sich ziemlich langweilig, ehrlich gesagt. Ich bin gespannt, ob Liebe 2 da ein bisschen spannender wird. Aber das werden wir nächste Woche herausfinden. Stay tuned und bis dahin.